Der Hund kann springen, aber er kann nicht fliegen. Jetzt hör mir doch mal zu und halt dein Maul. Laufen redest du von deinen Sorgen. Und ich frage mich, wie viele sterben morgen. Alle paar Sekunden stirbt dein Kind, weil sie in der dritten Welt auf euren sind. Und immer wieder redest du von deinem Problem. Doch vergleich doch mal dein und deren Leben. Halt dein Maul, ich ertrag es nicht, wenn du nur von deinen Sorgen sprichst. Ich kann's nicht mehr hören, schwer noch verrückt, wenn du mir erzählst, was dich bedrückt. Halt dein Maul, ich ertrag es nicht, wenn du nur von deinen Sorgen sprichst. Ich kann's nicht mehr hören, schwer noch verrückt, wenn du mir erzählst, was dich bedrückt. Bist du ganz groß und da unten ist die Hölle los. Du musst ein anderer in die Werkstatt gehen. Und täglich kämpfen Menschen ums Überleben. Arbeit sind so knapp und Terror auf der Welt. Es interessiert mich nicht, was dir gefällt. Menschen sterben für ein irres Ideal. Du hast deinen Frieden, der Rest ist dir egal. Halt dein Maul, ich ertrag es nicht, wenn du nur von deinen Sorgen sprichst. Ich kann's nicht mehr hören, schwer noch verrückt, wenn du mir erzählst, was dich bedrückt. Halt dein Maul, ich ertrag es nicht, wenn du nur von deinen Sorgen sprichst. Ich kann's nicht mehr hören, schwer noch verrückt, wenn du mir erzählst, was dich bedrückt. Halt dein Maul, ich ertrag es nicht, wenn du nur von deinen Sorgen sprichst. Ich kann's nicht mehr hören, ich werd auf.